Hier ist der Norddeutsche Rundfunk. Sie hören die Sendung Nordmeersaga, Island-Impressionen von Matthias Rainer Schmidt. Island macht es dem Fremden nicht leicht. Wer auf dem kombinierten NATO- und Zivilflughafen Keflavik in Südwest-Island landet, die denkbar schlichten Abfertigungshallen hinter sich gelassen hat und im Auto oder Bus Richtung Hauptstadt rollt, der möchte am liebsten gleich wieder umkehren. Eine Ödnis aus bemoosten Steinen gleitet am Fenster vorbei. Kein Baum, kein Strauch. Kahle, unwirtliche Weite. Hier zeigt sich Island von einer seiner sprödesten Seiten. A godforsaken place, eine gottverlassene Ecke, hat Ex-Präsident Nixon diese Gegend einst genannt. Und der Britenprinz Philipp soll nach seiner Ankunft in Keflavik gesagt haben, es müsste verboten sein, auf dieser Insel zu wohnen. Ein Nachmittag im Juli. Harter Wind pfeift durch die Straßen Reykjaviks und peitscht mir Regen ins Gesicht. 9 Grad, wie am Abend die Fernsehwetterrückschau meldet. Ich kaufe einen Schal aus jener feinen, weichen Wolle, die im Ausland so beliebt ist. In meinen Wochen auf der Insel soll kaum ein Tag vergehen, an dem ich das gestrickte Kleidungsstück nicht brauche. Auch meine gute alte Daunenjacke wird sich wieder mal bewähren. Sommerfrische im Nordmeer. Island, Inselrepublik im Atlantik, knapp südlich des nördlichen Polarkreises. 300 Kilometer von Grönland und 900 vom europäischen Festland entfernt. Kaltgemäßigtes Seeklima. Gut 100.000 Quadratkilometer, sprich halb so groß wie die Bundesrepublik. 235.000 Einwohner und damit der am dünnsten besiedelte Staat Europas. Hauptstadt Reykjavik. Mitglied der NATO, amerikanischer Militärstützpunkt, strategisch ideal gelegener Brückenkopf, von dem aus sich die Schiffsbewegungen zwischen Europa und Nordamerika überwachen lassen. Nur rund ein Fünftel der Insel ist landwirtschaftlich nutzbar, fast ausschließlich als Naturweide für Schafe, Pferde und Rinder. 4/5 des Landes sind unbewohnbare Sand-, Geröll- und Gletscherödnis. Starke ökonomische Abhängigkeit vom Fisch. Die Fischereiindustrie, Fang und Verarbeitung erwirtschaftete 1982 fast 80% des Ausfuhrerlöses. Wertvollstes Exportprodukt sind gefrostete Filets, besonders vom Kabeljau. Größter Abnehmer die USA und Großbritannien. Die Bundesrepublik Deutschland rangiert als Käufer erst an 5. Stelle, ist andererseits aber wichtigster Lieferant. Die deutsch-isländischen Beziehungen sind problemlos freundschaftlich. Über Reykjavik ist nicht viel zu berichten. Größte Stadt des Landes, 85.000 Einwohner, Regierungssitz, Verwaltungszentrum, Industriestandort und Hafen. Hier laufen alle Fäden zusammen und eben das macht diese Stadt bemerkenswert, nicht etwa eine schöne Lage oder baulicher Charme. Um einen schlichten alten Kern wuchern nüchterne Neubauviertel. Alle Häuser sind in Ermangelung von Holz und Ziegeln aus Beton gegossen. Wären nicht die Dächer lustig bunt gestrichen, könnte man sagen, eine graue Stadt am Meer. Ich bleibe eine gute Woche. Empfänge, Interviews und Treffen. Außen- und Fischereiminister, Gewerkschaftsführer, Notenbankdirektor, Leiter des Energieinstituts, Oppositionelle und die Staatspräsidentin des Landes. Überall das gleiche Thema. Die Inflation, die hohen Auslandsschulden. Die Fischbestände nehmen ab, die Fangflotte ist zu groß, man hat Fehler gemacht, muss sich umorientieren. Zahlen, Thesen, Gegenargumente prasseln auf mich nieder, akustisch untermalt vom Trommeln des Regens. Regen, Regen, jeden Tag Regen. Der schlechteste Sommer dieses Jahrhunderts. Wir fahren trotzdem hinaus. Die Hauptstadt ist ein guter Ausgangspunkt für Tagestouren, für kurze Trips zum Kennenlernen, kleine Flirts, mit diesem auf den ersten Eindruck unnahbaren Land. Was lockt den Neuankömmling am meisten? Was verbindet man mit Island? Geysire, zum Beispiel sie. Doch der große Geysir im Südwesten der Insel, der allen anderen Springquellen der Welt seinen Namen lieh, hat den Betrieb inzwischen eingestellt. Ein 14 Meter breites Becken bis an den Rand mit hellblau schimmerndem Wasser gefüllt. Das ist alles. Die Zeit der großen Sprünge ist Vergangenheit. Hin und wieder allerdings lässt sich der stille Tümpel doch noch einmal austricksen. Man nehme 50 Kilo Schmierseife und kippe sie in den Schlund. Dadurch wird die Oberfläche versiegelt. Wassertemperatur und Druck steigen an, bis die gewünschte Eruption eintritt. Wunder auf Bestellung. Für nächsten Sonntag ist ein Ausbruch vorgesehen, sagt mir jemand, der es wissen muss. Doch ich kann schließlich nicht 3 Tage warten. Immerhin spuckt ein paar Meter weiter wenigstens ein Sprössling des erschlafften Giganten regelmäßig etwa alle 5 Minuten seine photogene Fontäne in die Luft. Und so erhält der eigens Angereiste doch noch einen Eindruck von der Wucht dieses Schauspiels. Vom großen Geysir ist es nur ein Katzensprung zum Gudufoss, Islands meistbesuchtem Wasserfall. 32 Meter stürzen sich die Fluten hinab in den Canyon. Tosendes Inferno aus Wassermassen und Gischt. Ein Traummotiv für jeden Fotografen. Nordland, Niagara. Island ist vulkanischen Ursprungs und teilweise noch immer vulkanisch aktives Terrain. Eine Begleiterscheinung des Vulkanismus ist die Geothermalenergie. An vielen 100 Stellen des Landes strömen heißes, oft kochend heißes Wasser und heißer Dampf aus der Erde. Gelegentlich in Form von Geysiren, viel häufiger jedoch als Thermalquellen oder sogenannte Solfataren, Dampfquellen. Auch die Pfuhle mit kochendem Schlamm gehören in den Zusammenhang der außerordentlich hohen Erdwärme des Landes. Die reichhaltigen Heißwasservorkommen werden bereits in großem Umfang zum Wohle des Menschen genutzt. Vielerorts wird mit dem heißen Wasser geheizt, wie auch im Großraum Reykjavik, wo sich rund die Hälfte der isländischen Bevölkerung konzentriert. So bleibt die Ölrechnung niedrig und die Luft sauber. Auch zum Aufwärmen von Gewächshäusern lassen sich die Geothermalkräfte nutzen. Auf diese Weise kann man hier in der Nachbarschaft ewigen Eises neben Tomaten, Paprika und Gurken sogar Zitrusfrüchte und Bananen ziehen. Auch die reißenden Flüsse, zum großen Teil trübe Gletscherschmelzwasser, stellen ein enormes Energiepotenzial dar, das wegen Kapitalmangel bislang erst in geringem Umfang genutzt werden kann. Weite Kreise in Politik und Wirtschaft streben einen gezielten Ausbau der Hydroenergie an und erhoffen sich davon die Ansiedlung neuer Industrien, vor allem solcher, die viel Strom benötigen. Skeptiker mahnen jedoch zur Umsicht und befürchten, das Land könne sich in die Abhängigkeit ausländischer Investoren begeben. In welcher Form auch immer, eine Verbreiterung der isländischen Wirtschaftsbasis halten alle Fachleute für geboten, da die bisherige einseitige Ausrichtung auf den Fisch erhebliche ökonomische Gefahren birgt. 3 Anlaufpunkte hat die Standard-Tagestour ins Reykjaviker Hinterland. Den Gudufoss-Wasserfall, den großen und den kleinen Geysir und als drittes muss dann Þingvellir, Islands Nationalheiligtum. Eine lange, schmale Schlucht mit steilen Wänden aus Basalt, der ebene Talboden grasbewachsen und mit mächtigen Lavabrocken garniert, ein reißender Bach, der sich in vielen Windungen seinen Weg über Wiesen in den nahegelegenen größten See des Landes sucht. Am Horizont die Silhouette scharf gezackter Berge. Dies also ist die Kolossalkulisse für Islands alte Thingstätte. Hier, 50 Kilometer nordöstlich der heutigen Hauptstadt, konstituierte sich vor mehr als 1100 Jahren Europas erste gesetzgebende Volksversammlung. Ab 930 trat sie alljährlich während der 14 hellsten Sommertage zusammen, um über das Wohl und Wehe des Landes zu beraten, zu richten und zu schlichten. Doch die allsommerliche Zeltstadt auf Þingvellir war nicht nur ein Tagungsort auf Zeit, sondern gleichermaßen Jahrmarkt und Volksfest. Hier konnten die aus allen Himmelsrichtungen herbeigerittenen tauschen und feilschen, Pferde, Vieh und Sklaven beschauen, feiern und freien. Dann herrschte Leben in der sonst das ganze Jahr verwaisten Thingvellir Naturarena. Hufschlag, Blöken und Wiehern hallten in den Felsen wieder, große Reden, Beifall, Lachen, Gebete und wilder Gesang. Thingvellir, die nordische Akropolis, heiliger historischer Stein, wichtigster Schauplatz der isländischen Geschichte. Als erste Bewohner Islands vermutet man irisch-schottische Mönche. Die eigentliche Besiedlung der Insel begann jedoch erst mit der Ankunft vieler tausend Wikinger ab dem Jahre 874. Die meisten dieser frühen Pioniere stammten aus Westnorwegen und wollten der repressiven Herrschaft ihres heimatlichen Königs entgehen. Schwerpunkt der frühen Besiedlung war das südliche Island. Dort fand man fette Weiden und in Flüssen und Seen sowie vor der Küste Fisch in großer Menge. Hier triefe Butter von jedem Grashalm, vermerkte einer dieser Ursiedler, und ein anderer nannte die Insel schlicht Fangplatz. Ein dritter Pionier, der von einem Gipfel aus einen Fjord mit Treibeis erspähte, gab der Insel ihren kalten und nur zum Teil berechtigten Namen Island. Ein halbes Jahrhundert nach dieser sogenannten Landnahme schufen die Siedler mit der Einberufung ihres ersten Althing ein Gesetzgebungs- und Rechtssystem. Damit war ein weitgehend demokratischer Freistaat ins Leben gerufen, dem allerdings eines fehlte, eine starke Zentralgewalt. Prompt kam es in den folgenden Jahrzehnten zu blutigen Fehden zwischen den einzelnen Siedlergeschlechtern. Das ungestüme Wikingerblut war noch nicht zur Ruhe gekommen, was auch in immer neuen Entdeckungsfahrten zum Ausdruck kam. Von Island aus fuhren die waghalsigen Nordmänner in ihren offenen Booten nach Grönland und gründeten dort eine Kolonie. Ein gewisser Leif Eriksson wagte sich noch weiter westwärts und landete um das Jahr 1000 an der Küste Nordamerikas, 500 Jahre früher als Kolumbus. Um den ständigen, verlustreichen Bruderzwisten auf ihrer Insel ein Ende zu bereiten, beschloss die Thingversammlung 1262 eine Union mit dem norwegischen Stammland. Damit war der norwegische König gleichzeitig Herrscher über Island. Und als Norwegen 1380 an Dänemark angeschlossen wurde, wanderte die Nordatlantikinsel ungefragt mit. Die Jahrhunderte unter der strengen Dänenherrschaft waren für Island eine leidvolle Zeit. Totale wirtschaftliche Abhängigkeit durch das dänische Handelsmonopol, Oktroyierung des protestantischen Glaubens, sonst aber sträfliche Vernachlässigung. Hinzu kam eine nicht enden wollende Serie von Katastrophen. Mörderische Winter und zu kalte Sommer, Vulkanausbrüche, Erdbeben und Seuchen stürzten das isländische Volk in unbeschreibliches Elend, an dem zigtausend Menschen jämmerlich zugrunde gingen. Erst Mitte des vorigen Jahrhunderts wurde das dänische Handelsmonopol aufgehoben und in den folgenden Jahrzehnten erlangte Island Schritt für Schritt immer größere Autonomie. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs besetzten die Briten die strategisch wichtige Insel. 1941 übernahmen die Amerikaner den Brückenkopf im Nordmeer und nutzten ihn als Zwischenlandestation bei ihren Einsatzflügen nach Europa. Im Sommer 1944 löste Island die Union mit dem deutsch besetzten Dänemark und rief auf Thingvellir die Republik aus. 1949 wurde der junge Staat Gründungsmitglied der NATO und schloss zwei Jahre darauf, durch die Koreakrise verunsichert, zusätzlich ein bilaterales Verteidigungsabkommen mit den Vereinigten Staaten. Darin wird den USA das Recht eingeräumt, auf Island einen Flugplatz, Radarstationen und ein Truppenkontingent zu unterhalten. Heute hat der Inselstaat trotz einer ernsten wirtschaftlichen Strukturkrise einen erstaunlich hohen Lebensstandard. Endlich geht's auf große Tour. Ich will die Insel mit dem Bus umrunden. Nationalstraße 1 im Uhrzeigersinn. Das Busnetz dieses Landes ist erstaunlich effizient. Komfortable Wagen, routinierte Fahrer und die ausgedruckten Zeiten werden eingehalten, egal wie viele Flüsse zu durchfahren sind. Von Reykjavik nach Norden. Viel Geröll und Fels, wie überall auf Island, aber auch viel Grün. Der ewige Zweikampf zwischen Steinen, Moos und Gras. Da, wo auch nur etwas Mutterboden liegt, wachsen trotzige Halme, oft auch kleine Blümchen. Streckenweise sind die Hügel bis zur Kuppe zartgrün überzogen. Dann wieder kilometerlang nur Schotter, allenfalls mit Moos gesprenkelt. Etwas weiter satte, saftige grüne Wiesen mit leuchtend weißen Wollgrastupfern. Überall Wasser. Wasser und Steine haben sie wahrlich genug. Seen, Tümpel, Pfützen, Sümpfe, Wasserfälle, Bäche, Ströme. Hier und da sehe ich Herden jener kleinen Pferde, die wir gemeinhin Islandponys nennen. Und natürlich immer wieder Schafe. Helle, braune, schwarze, verzottelt, urig, wetterhart. Hin und wieder hält der Bus. Eine kleine Siedlung oder auch nur eine Wegkreuzung. Passagiere verlassen uns und steigen in bereitstehende Privatautos um. Irgendwo da draußen im Windschatten der Hügel an den Hang geschmiegt, steht in einem Gehöft wohl schon der Kaffee bereit. Und vielleicht auch ein Teller mit Pfannkuchen, hauchdünn gebacken, Marmelade bestrichen, zusammengerollt. Zweimal auf unserer Fahrt läuft der Bus Landhotels an, die hier als Raststätten fungieren. Man vertritt sich die Beine, trinkt etwas, isst einen Hotdog, während die Schaffnerin derweil die Post abliefert und das Zeitungsbündel. Erste Station meiner Überlandtour ist ein abgelegenes Pfarrhaus. Ich habe heute eine Taufe zu halten, verkündet mir der Pastor nach dem Empfangsmenü im Kreise der Familie. Eine Doppeltaufe sogar. Willst du mit? 40 Minuten Schotter und Schlamm, dann haben wir den Hof erreicht. Ein modernes Haus am Hang, frisch gemähte Wiesen, freier Blick über den Fjord. Die Gäste sind schon da. Verwandte, Freunde, Nachbarn. Der Hausherr, Großvater der beiden Täuflinge, begrüßt uns. Das eine Kind vom Sohne, das andere von der Tochter. Zwei gesunde Enkel in einem Jahr. Ein Freudenfest. Mein Begleiter hat sich umgezogen. Talar und breiter weißer Rüschenkragen. Der Privatmann Gwydni ist Respektperson geworden. Das Gespräch im Wohnraum ebbt ab. Wird angestimmt. Baby Ethor schweigt ergriffen. Baby Elvar aber ist sich offenbar der Feierlichkeit des Augenblickes nicht bewusst. Er brüllt ein Gegenprogramm. Náðin drottins vos Jesu Krist, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sé með yður öllum. Heilög ritning segir: Der junge Vater, der die ehrenvolle Aufgabe hat, den Schreihals zu bändigen, schwitzt Blut und Wasser. Früher war es Sitte, dass die Großmutter den Täufling hielt, doch offenbar ist heute selbst auf abgelegenen isländischen Schafhalterhöfen der Vater emanzipiert. Sein Pech, denn viel Erfahrung hat er offensichtlich nicht. Das Kindchen brüllt, die Gäste grinsen und dem Vater ist das alles schrecklich peinlich. Gottlob ist das zeremoniell kurz. Und kaum hat Gwydni, der Pastor, die feierliche Kleidung abgelegt, wird in der Küche das Buffet eröffnet. Jede Menge Sahnetorte steht bereit, aber auch Pikantes, Krabbenpastete und dünn geschnittenes, geräuchertes Lammfleisch. Dazu gibt es aus großen Kannen Kaffee, aber keinen Alkohol, was mich wundert. Dass dies ein Land der Trinker sei, hatte ich gelesen, und statistisch mag die Alkoholikerrate wirklich etwas höher sein als anderswo. Bei dem Klima kein Wunder. Alle Isländer, die ich kennenlernte, waren einem guten Tropfen, vorzugsweise Cognac, durchaus nicht abgeneigt. Aber Trinker traf ich keine. Dies mag damit zu tun haben, dass ich im Sommer kam, als es, wenn auch selten warm, so doch wenigstens hell war. Wer von Islands Reizen schwärme, so sagte mir ein Deutscher, der hier 20 Jahre lebte, wer von Islands Reizen schwärme, der sollte einmal einen langen dunklen Winter bleiben, wenn es nur für kurze Stunden etwas heller wird. Das wird ihn ernüchtern. Nüchtern, doch Kaffee beschwingt, verlassen Gwythny und ich die Taufgemeinschaft. Die Straße folgt dem langen Fjord. Die Strecke kommt mir länger vor als bei der Hinfahrt. Bei unserer Ankunft hatte der Täuflingshof im Sonnenschein gelegen und die grüne Hügellandschaft wirkte sanft, gefällig. Jetzt, im Abenddämmer, überwölbt von dunklen Regenwolken, ist mein Eindruck ganz anderer Art. Das am frühen Nachmittag so strahlend blaue Wasser wirkt nun abweisend kalt. Und zum Strandspaziergang, für den uns vorhin die Zeit fehlte, können wir uns jetzt nicht mehr entschließen. Wie beglückend oder auch bedrückend diese Landschaft auf den Menschen wirkt, hängt vor allem vom Licht ab. Zurück im Pfarrhaus. Der Abendbrottisch ist abgeräumt, die Kinder sind im Bett. Gwythny hat die Pfeife angesteckt und seine Frau holt sich ein Buch hervor. Lesestoff gibt es in großer Auswahl. Was wäre der Isländer ohne das Buch? In vielen Haushalten ist nicht das Fernsehen, sondern das Buch beliebtestes Medium. Und ohnehin, donnerstags hat Island fernsehfrei. Bis zum Sommer 83 wurde auch den ganzen Juli über kein Programm gesendet. Doch 4 volle Wochen Fernsehabstinenz erschienen schließlich manchem doch zu lang. Island liest. Statistisch gesehen erscheinen auf der Nordatlantikinsel im Verhältnis zur Einwohnerzahl mehr Bücher als in jedem anderen Land der Welt. Wie schrieb doch Halldór Laxness, der isländische Literaturnobelpreisträger? Mehr als die meisten Völker begaben wir uns in die Gefangenschaft des geschriebenen Wortes. Nicht einmal in den glücklosen Zeiten nach reformerischer Finsternis hörte das Geschriebene auf, uns zu faszinieren. Island ist stolz auf seine lange literarische Tradition. Und Vigdís Finnbogadóttir, die gebildete Staatspräsidentin, lässt keine Gelegenheit aus, um auf das reiche kulturelle Erbe ihres Volkes hinzuweisen. Die Nordmänner konnten nicht nur mit Ruder und Schwert umgehen, sondern auch mit dem Federkiel. Island und seine alte Literatur. Jene norwegischen Einwanderer, die im 9. Jahrhundert in Island Wurzeln schlugen, brachten als geistiges Handgepäck die germanische Mythologie und Heldenepen mit auf die Insel. Zunächst nur mündlich überliefert, wurde dieses traditionsreiche Kulturgut ab etwa 1150 zu Pergament gebracht, als nach der Einführung des Christentums auch das lateinische Alphabet seinen Weg über das Meer gefunden hatte. So entstand in der Blüte- und Endphase des isländischen Wikinger-Freistaates die klassische nordische Literatur, die Edda, die Skaldendichtung und die Sagas. Die älteste isländische Dichtung, die Edda, ist eng mit dem heidnischen Glauben verwoben. Man unterscheidet 2 Werke, die sogenannte ältere Edda, eine Sammlung von Gedichten und Gesängen, daher auch Lieder Edda genannt, und die jüngere Edda, nach ihrem Verfasser, als Snorra Edda bezeichnet. Dieses Anfang des 13. Jahrhunderts verfasste Prosawerk war als Lehrbuch, als Stilkunde für angehende Dichter gedacht, enthält aber auch, und darin liegt sein Wert als Quelle, einen Überblick über die altnordisch-altgermanische Mythologie. Die Snorra Edda birgt nicht nur die älteste Fassung des Nibelungenliedes, sondern gibt auch Einblick in das altnordische Weltbild, in dem es den nordisch-germanischen Göttern ein literarisches Denkmal setzt. Von Vom Greisen Odin, gleich Wotan, Regent des Walhall ist da die Rede, dem Gott des Krieges, aber auch der Dichter. Wir lesen von Thor, seinem Sohn, dem Gott des Gewitters, Beschützer der Bauern und Seeleute, von Balder, dem Gott der Weisheit, und von Loki, dem listenreichen Unhold. Auch die Gemahlin Odins, Frigg, taucht auf und ebenso die schöne Nordland-Aphrodite Freya. Die Götter stehen im Kampf mit Dämonen und Riesen. Schließlich kann auch der bärenstarke Thor mit seinem großen Hammer die Feinde nicht mehr abwehren und fast alle Götter fallen. Götterdämmerung. Doch nach dem Weltuntergang steigt die Erde neu begrünt aus dem Meere empor und die überlebenden Götter und Menschen können wieder die Häuser der Väter bewohnen. Den oder die Verfasser der Lieder Edda kennt man nicht namentlich. Älteste erhaltene Fassung dieser Sammlung ist der sogenannte Codex Regius. Dieses wertvollste isländische Manuskript, im 13. Jahrhundert niedergeschrieben, war seit Mitte des 17. Jahrhunderts in Dänemark aufbewahrt worden. Erst 1971 gab Kopenhagen die kostbare Pergamenthandschrift zurück. Diese Transaktion und spätere Übergaben anderer wichtiger literarischer Originale haben das Verhältnis zwischen Island und seiner ehemaligen Kolonialmacht erheblich verbessert. Codex Regius, Stolz der Nation. Da haben anonyme Dichter vor rund 700 Jahren Lebenserfahrung in Reime gefasst. Mäßig weise soll der Mensch sein, nie sei er allzu weise. Es stirbt das Vieh, es sterben die Verwandten, es stirbt der Mensch selber. Nur der Nachruhm stirbt niemals, wenn man sich solchen verschafft. Jung war ich einst, ich ging allein, da verlor ich den Weg. Reich fühlte ich mich, als ich jemand anderen fand. Der Mensch ist des Menschen Freude. Neben den schlichten Versen der Lieder Edda verfassten die frühen Isländer noch die sogenannten Skaldengedichte. Sie zeichnen sich aus durch eine eigene prunkvolle Sprache und komplizierten verschnörkelten Aufbau. In der Skaldendichtung finden sich sowohl Preislieder auf bestimmte Persönlichkeiten, oft Könige, als auch niedergeschriebene Improvisationen über freudige und tragische Ereignisse. Das dritte literarische Genre der nordischen Klassik sind die Sagas, nicht zu verwechseln mit dem deutschen Begriff der Sage. Besondere Bedeutung haben die knapp 40 sogenannten Isländer-Sagas. Bei diesen anonymen Prosawerken handelt es sich um ausgeschmückte Dokumentarromane aus den ersten anderthalb Jahrhunderten nach der Landnahme im Jahre 874. Das Saga-Zeitalter war eine ebenso bewegte wie blutrünstige Epoche. Mord und Totschlag, Verbannung, Flucht, Verfolgung, Rachehexerei und Heldentaten sind ständig wiederkehrende Motive. Þeir voru fimm saman, riðu uns þar til er þeir komu á Hrútafjarðarháls vestur frá Búrfelli. Þar stendur steinn mikill er kallaður er Grettis haf. Mit diesen Worten beginnt die populärste isländische Saga, die vom starken Grettir. Dieser ungestüme Kraftmensch lebte um die Jahrtausendwende. Die Saga, wahrer Kern von reichlich Fantasie umrankt, wurde aber erst im 14. Jahrhundert niedergeschrieben. Grettirs Missetaten trugen ihm bereits in jungen Jahren die Ächtung ein. Man erklärte ihn für vogelfrei und der Wüstling musste fliehen. Verstoßen von Gott und guten Menschen, von dem Himmelreich und von allen heiligen Männern. Und niemals und nirgends finde ein Heim er. Von allen Menschen sei er gemieden. 20 Jahre irrt Grettir durch Islands Ödnis. Groß ist die Zahl der von ihm erschlagenen Feinde, noch größer die der geraubten Schafe. Nach rastlosen Jahren im unwegsamen Inland lässt sich Kretär schließlich auf einer schroffen, uneinnehmbaren Felseninsel nieder. Und doch wird der Gejagte kurz vor Ablauf der Verbannungszeit zur Strecke gebracht. Mit Hilfe fauler Tricks der Zauberamme Thyrith. Kretär, der Geächtete. Überall in Island hinterließ er seine Spuren. Allerorts findet man Bezeichnungen, die seinen Namen tragen. Große, alleinliegende Findlinge werden Kretärsteine genannt, tonnenschwere Murmeln jenes kraftstrotzenden Raubeins, von dem die Isländer mit einer Mischung aus Schaudern und Bewunderung sprechen. Ein Rühbezahl des Nordmeers, ein Outlaw mit fast sympathischen Zügen. Denn Kretär, der am Tage niemals Angst zeigt, er, der Verwegene, fürchtet die Nacht, hat im Dunkeln schreckliche Visionen, Träume, die martern, Fantasien, die ihn quälen. Ein Held mit kindlichen Zügen. Þá voru fallnir tveir húskarlar Kormáks, þá sá Grettir að varla myndi duga ef Þorbjörn réðist í lið með þeim og því lætur hann verða uppgefin bardagan. Allir voru þeir sárir. In jenem Herbst zog Grettir nach Getland, wo blieb, bis wieder helles Wetter kam. Dann ging in südlicher Richtung den Getlandsjökull hinauf, ein Kessel sowie Feuerzeug bei sich. Folgte dem Gletscher, bis ein langes, schmales Tal fand, von Eis umschlossen war. Am Boden jenes Tales wuchsen Gras und Buschwerk. Auch sah Grettir warme Quellen, woraus den Schluss zog, das unterirdische Feuer müsse schuld daran sein, dass der Gletscher oben nicht zusammenwuchs und das ganze Tal verschluckte. Eine Menge Schafe gab es hier, die fettesten, die Grettir je gesehen. So baute er sich eine Hütte und schlachtete Schafe zu seinem Lebensunterhalt. Jeden Abend in der Dämmerstunde hörte Grettir in der Ferne einen Hirtenruf und die Schafe liefen alle zu derselben Stelle hin. Ein Riese war der Herr des Gletschertales, Thoreir hieß er, und in seinem Schutz konnte Grettir ruhig leben. Als Dank gab er dem Tal den Namen Thorisdalur, das will heißen Tal des Thoreir. Der Winter kam und er war lang und nichts geschah. Dies hat ihm den Aufenthalt verleidet, so dass Grettir nicht mehr länger bleiben mochte. Also zog er in das Süd- und Ostland, wo er den ganzen nächsten Sommer überblieb und ebenso den Winter, der dann folgte. Grettir suchte so manchen Hof auf, aber niemand wollte ihm hier Kost und Aufenthalt gewähren. Als ich den Grettirstein von Borg, Geburtsort dieses Sagahelden, auf ein Foto bannen will und um des Bildausschnittes wegen ein paar Meter rückwärts trete, liegt da etwas im Wege und ich stürze. Der Kadaver eines Lamms, von Raben gerissen. Leergehackte Augenhöhlen. Zufall oder Zauber? Will er seinen Riesenklunker vielleicht nicht auf Zedeloid verewigt sehen? Auf der Farm hat man die Lampen angezündet, das Haus sieht einladend aus, nichts wie weg von hier. Vorsichtig stapfen wir, Pastor, dessen Söhne und ich, über die unebene, vom Frost zerbeulte Weide. Wind ist aufgekommen. Vielleicht, so denke ich, hat der gute Grettir nur deshalb so viele schwere Steine durch die Gegend geschleudert, um sich warm zu machen, wenn er fror. Kommt doch herein, sagt die Großmutter, die uns im Hof erwartet. Es ist heute ungemütlich, esst und trinkt ein wenig vor der Weiterfahrt. Alles zieht, wie das hier üblich ist, im großen Flur die Schuhe aus und dann folgen wir der Nase. In der Küche ist der Tisch bereits gedeckt. Die alte Mutter des Hausherrn freut sich an unserem Appetit. Und überhaupt, kommt da einer von so weit her aus Deutschland, um den Grettirhof zu sehen? Sagt's und schiebt mir noch ein Stückchen Kuchen zu. Selbst gebacken, dolmetscht Whitney. Verschlossen sind sie, die Isländer, las ich, und stur. Der Fremde habe keine Chance. Zitat aus einem Island-Artikel. Hier ist jeder seine Insel. Ungläubig, später erstaunt, dann betroffen nimmt man zur Kenntnis, dass hier niemand viel vom anderen wissen will. Keine emotionale Leitung transportiert Gefühlswärme von einem zum anderen. Und wenn man sich zu Musik oder Sport zusammentut, dann einzig, wie beim Fischfang, des Ergebnisses wegen. Und nicht aus sozialem Bedürfnis. Nein, ich empfand es nicht so. Traf ich doch viele ausgesprochen freundliche, ja warmherzige Isländer, die mich gastlich bei sich aufnahmen. und keiner von ihnen hat mich vorher gekannt. Gut, die Menschen außerhalb der Städte sind vielleicht zunächst ein wenig reserviert, wirken bisweilen introvertiert. Wer will es ihnen verdenken angesichts ihres einsamen Daseins und der menschenleeren Weite dieses Landes? Aber unterkühlt, unsozial, abweisend, ignorant erschienen mir selbst jene nicht, die dem Fremden skeptisch gegenübertraten. Gwydni hat mich zur Straße gebracht. Der Bus kommt pünktlich, wir winken, er hält. Gepäck in die Luke, ein letztes Danke, dann hat die Piste mich wieder, Kurs Nordost. Islands Norden, die Region der Mitternachtssonne, ist ein faszinierendes Reisezielgebiet. Fjorde, bald Klippen zerklüftet, bald in Sumpf und Wiese auslaufend, von Seehunden bevölkerte schroffe Inseln, nicht selten in Nachbarschaft grönländischer Treibeisbrocken, fischreiche Flüsse, Heide- und Weideland, Krater, Schluchten, Spalten, Dutzende kleiner und größerer Seen, Blumen, Gräser, Kräuter und Vögel, jede Menge Vögel, vor allem Enten, Möwen, Papageientaucher. Islands Norden, ein Paradies für alle, die Antennen haben für die Wunder der Natur. Von Akureyri, der attraktiven, unerwartet grünen Nordlandhauptstadt, sind es gerade noch 2 Autostunden bis zum Mývatnsee mit seinen saftig grünen Uferwiesen und den vielen kleinen Inselchen und Buchten. Auf dem Mývatn schwimmen, tauchen und quaken mehr Entenarten als an jedem anderen Ort der Welt. Und so hat man das Gewässer in den 70er Jahren mit gutem Grund zum Naturschutzgebiet erklärt. Doch ist der Nordlandsee nicht nur an Vögeln reich und Mücken, sondern ebenso an Algen. Und vom Boden des flachen Gewässers wird Kieselgur gefördert, ein vielseitig verwendbares Algensediment. Den ganzen Tag lang dröhnt der Motor jener Pumpanlage über das Wasser, akustische Umweltverschmutzung in einem Land, das noch ein heiles ökologisches Gefüge aufweist. Die Luft ist rein, das Wasser klar. Und für die sauren Regenwolken aus Zentraleuropa ist der Anflug offenbar zu weit. Auch das Meer um Island, so versicherte mir der Fischereiminister, sei im Vergleich zur Nord- und Ostsee sauber und der hier gefangene Fisch damit von hoher Qualität. So hat Islands Lage am Rande der Welt auch seine Vorteile. Abendstimmung am Mývatnsee. Die Sonne ist bereits im Nirgendwo versunken, doch ihr roter Schein illuminiert den Horizont noch immer. Es war ein schöner Tag. Einer der wärmsten der Saison, gut und gerne 23 Grad. Das Stimmungsbarometer der sonnenbeschenkten Nordländer ist deutlich in die Höhe geschnellt. Überall entblößte Körper, jeder Strahl wird aufgesaugt. Bikini-Nixen am Polarkreis. Offenbar hat dieses Volk ein riesengroßes Wärmedefizit. Zwar sind die Wintertemperaturen insgesamt kaum niedriger als in Deutschland, hier macht sich der Golfstrom bemerkbar, doch ist die kühle Jahreszeit so viel länger, dunkler, deprimierend. Doch heute waren es 23 Grad und der Schal blieb in der Reisetasche. Alles, was am Mývatn kreucht und fleucht, krabbelt und zappelt, herumspaziert, einherstolziert, tat dies, so schien mir, ein paar Grad beschwingter. Auch die Mývatn-Möwen drehen ihre Kreise noch ausgelassener als sonst, riskieren noch rasantere Sturzflüge und schreien ihr Vergnügen übers Wasser den letzten Sonnenstrahlen hinterher. Und dann ist es endgültig Nacht. Der Campingplatz neben meiner Herberge hat sich merklich gefüllt. Da sind zunächst die superleichten, niedrigen Einmannzelte der Wandervögel, ruckzuck in der Dämmerung errichtet und im Morgengrauen nicht minder schnell zusammengepackt. Solveig, die sommersprossige Platzwartin, weiß, warum sie noch spät abends von Zelt zu Zelt geht, um die Gebühren einzutreiben. Auch etliche Jeeps mit Vierradantrieb haben sich eingefunden, während ich am See war. Routinierte Paare oder Teams errichten Steilwandzelte und holen die Gaslampen aus den Alukisten. Stell dich ein, der Globetrotter. Sie haben die Sahara durchquert und waren schon bis Indien. Außer Islands Geröll gibt es in Europa nichts mehr, was sie fahrerisch fordert. Die raue Felseninsel im Nordmeer zieht die Abenteurer magisch an. Und es ist mancher unter ihnen, den der Wahnwitz treibt. So zum Beispiel jenes deutsche Zweierteam, das es sich in den Kopf gesetzt hatte, einen der reißendsten Gletscherströme im Faltboot zu bezwingen und nur mit sehr viel Glück mit ein paar Schrammen davonkam. Oder jener Franzose, dem der Teufel eingegeben hatte, im Winter mal eben über den Vatnajökull zu stiefeln, den größten Gletscher Europas, und der dann nach langer Suchaktion total erschöpft und halb erfroren aufgefunden worden war. Island als Reiseziel. 1982 reisten rund 73.000 Ausländer ein, Kreuzfahrer, Passagiere, die nur stundenweise an Land gehen, nicht mitgerechnet. Die zahlenmäßig größte Gruppe bilden die Gäste aus den USA. Sie nutzen das günstige Angebot der isländischen Fluggesellschaft, um bei ihren Atlantiküberquerungen einen Stopover auf der Wikingerinsel einzulegen. Erfahrungsgemäß bleiben die meisten Stippvisiten Amerikaner im Bereich der Hauptstadt. Anders die Deutschen, Briten, Skandinavier und Franzosen, die die nächsten Statistikplätze belegen. Sie kommen der grandiosen Natur wegen und sind sehr häufig mit dem Zelt unterwegs. Außerhalb der größeren Orte gibt es wenige ganzjährig geöffnete Hotels, dafür aber eine Reihe während der Sommersaison zu Herbergen umgerüstete Internatsschulen. Hier kann der Reisende schlichte Zimmer mieten oder zum Billigtarif eine Schaumstoffmatratze in einem umfunktionierten Klassenzimmer. So gut wie alle Beherbergungsbetriebe werden von den Überlandbussen angesteuert. Damit können nun auch solche Naturfreunde Island-Trips unternehmen, die weder größere Strecken wandern möchten, noch ein mitgebrachtes oder teuer gemietetes Fahrzeug fahren wollen. Seit 1983 eine Fährverbindung von Bremerhaven über das britische Newcastle nach Reykjavik eingerichtet wurde, hat die Zahl der Festlandeuropäer, die mit dem eigenen Auto kommen, zugenommen. Im Hinblick auf die hohen Preise für fast alle Artikel des täglichen Bedarfs bringen sich die meisten Autotouristen von daheim reichlich Proviant mit, sehr zum Leidwesen der einheimischen Einzelhändler. Ohnehin sind die Isländer geteilter Meinung über die in den vergangenen Jahren angestiegene Zahl meist jüngerer Besucher. Mancher Patriot betrachtet sie als Eindringlinge und vergisst dabei zum Beispiel, dass ohne die starke Frequentierung durch ausländische Benutzer das Überlandbussystem lange nicht so effizient hätte ausgebaut werden können. Aufgeschlossene Isländer, allen voran die weltoffene Staatspräsidentin, sehen im Tourismus eine willkommene Gelegenheit, Menschen anderer Völker Eindrücke von ihrer im Abseits liegenden Inselnation zu vermitteln. Chance oder Ärgernis, die wirtschaftliche Bedeutung des Fremdenverkehrs ist gering. Die Saison, beste Reisezeit Juli-August, ist zu kurz. Die jährliche Touristenzahl mit weit unter 100.000 vergleichsweise niedrig. Island ist nicht Ibiza. Und daran wird sich auch so schnell nichts ändern. Hane grunne hundur svin hester muste flingur galar kunkar jättir ringen äckar tiste singur. Verder ertu vistad frá visu gamli jättur, aldrei hefur fallið frá frækilegri garpur. Þá var taðar, þá var skjól, þá var fjör og indi, þá var æska, þá var sól, þá var glatt í lindi. Zu Gast auf einem der ältesten Höfe des Landes erhalte ich Einblick in die Schafhalterwelt. 5 Monate im Jahr sind hier die Tiere draußen, sagt mir Bauer Jonsson. Dann im September werden sie von Reitern eingesammelt und nach Hause getrieben. Das Gros der Lämmer verkauft er als Schlachtvieh und auch die Wolle bringt ihm gutes Geld. Von Ende September bis Mai ist dann die Herde im Stall. Und das bedeutet, im Sommer tonnenweise Heu zu machen. Die Frau des Hauses ruft zum Essen. Es gibt, was sonst, natürlich Lamm. Ebenso wie der isländische Fisch ein absoluter Hochgenuss. So lässt es sich leben, denke ich mir, bei Kaffee und Kuchen in der behaglichen Wohnstube. Auch Jonsson hat viele Bücher. dass ich aber bei einem Schafhalter auf dem flachen Lande ein Klavier und ein Harmonium und stapelweise Notenblätter finden würde, hatte ich nicht erwartet. Jau, jau, sagt Jonsson, Hausmusik sei auf dem Lande sehr beliebt und Chöre gäbe es in den kleinsten Weilern. Für den Abschluss unseres Besuches hat sich der Patriarch des Hofes etwas ganz Besonderes aufgehoben. Es gibt hier in der Nähe ein Museumsdorf, sagt er, ich lade euch ein. Ein alter Familienstammsitz im isländischen Baustil von gestern. Mauern aus Torf und Lavagestein, Dächer aus Grassoden, nur die Vorderfront mit den Türen und Fenstern ist aus Holz. Ich muss spontan an gut getarnte Bunker denken. Aus der Luft wäre die grasbewachsene Anlage nicht auszumachen. Hereinspaziert, ruft Jonsson und beginnt die Führung. Schaut doch, all die schönen alten Sachen. Das hier ist ein Butterfass. Und schon schnappt er sich den Stößel und buttert schwungvoll ein paar Takte vor. Ein reichlich mühsames Geschäft, im Schweiß auf seiner Stirne nachzuschließen. Es ist rührend, mit welchem Eifer dieser Mann uns Sinn und Zweck auch des kleinsten Scharniers begreiflich machen will. Praktischer Patriotismus. Dieses Waffeleisen funktionierte so, sagt's und klappt das Allerschwerste der schweren eisernen Formen für uns auf und hangelt nach einer Kelle. Polternd geht eine hölzerne Kumme zu Boden, Gottlob ist sie solide gebaut. Hier seht ihr, kam der Teig rein. Mein Begleiter vergisst das Übersetzen, doch dieses Schauspiel ist ja auch im Original am originellsten. Eine echte Spinnmaschine von Anno Tubak. Räder, Röllchen, Stangen, Stöpsel, Spulen, ein Gewirr aus Fäden. Die zweisprachigen Schilder, please don't touch, nicht berühren, irritieren den Begeisterten nicht im geringsten. Verbote gelten nur für Fremde. Und schon rattert die Maschine, was das Zeug hält. Eilige Schritte. Der Hausmeister stürmt die Treppe herauf, schieres Entsetzen in den Augen. Doch der Fluch bleibt ihm im Halse stecken, als er in unserem engagierten Tutor den einflussreichen Nachbarn erkennt, der in so manchem Ausschuss des Bezirkes Sitz und Stimme hat. Ein tolles Ding habt ihr da stehen, sagt er und tritt noch einmal kräftig ins Pedal. Der Hausmeister schluckt, schnauft, schluckt nochmal und trollt sich. Im Nebenraum hängt eine alte Handspindel an der Wand. Hier muss doch irgendwo ein bisschen Wolle sein. Es folgt eine längere Belehrung, mit wie viel Schwung, in welchem Winkel und in was für einer Körperhaltung man den besten Faden dreht. Zum Abschluss noch ein Liedchen auf dem alten dänischen Harmonium. Oh ja, ich kann mir nun ein Bild machen vom Lebensstil im alten Island. Wenn dieser schlichte Wohnkomplex mit seinen kleinen Kammern und den langen dunklen Gängen, wie ich höre, das Heim besser gestellter Leute gewesen ist, dann bedarf es keiner allzu großen Fantasie, sich die primitiven Karten aus Torf und Grassoden der Armen vorzustellen. Feuchte, muffige Unterstände, durchdrungen von beißendem Qualm, wenn es überhaupt etwas zum Verfeuern gab. Wer hier das Kindesalter überlebte, der war abgehärtet. Städte, Ortschaften, Gehöfte, Fjorde, Buchten und deren grünes Hinterland, die eine Seite der Insel, das belebte Island, hatte ich kennengelernt. Zeit für ein Kontrastprogramm. Ein letzter Blick auf die Nordland-Idylle am Mühwattensee und wir steigen in den vollgetankten Wagen, Kurs Südost. Die Wüste wartet. Knirschend fressen sich die Reifen durch Schotter und Sand. Wir sind in einer anderen Welt. Vor einer halben Stunde Wasser satt und Enten, Schafe, Gräser, Büsche. Jetzt nur noch ein Nichts aus Lavagranulat. Kein Halm, kein Zweig, kein Stängel und, ist der Diesel abgestellt, noch nicht einmal ein Laut. Die nördlichen Ausläufer des Odaudaren, der größten Lavaödnis der Welt. Unbewohnt. Unbewohnbar. Hier hat Mephisto seinen Höllenhelfern grünes Licht gegeben und sie toben, tosen, wirbeln lassen. Die Erde tat sich auf und übergab sich. Spiel Lava, Asche, Gift und Galle. Versenkte, ertränkte, begrub alles Leben und schuf eine Totenwelt. Bald weit, konturlos, monoton, bald grandios bizarr, als hätten angetörnte Höllengeister übermütig Blei gegossen. Wache oder träume ich? Mondimpressionen, 3 Flugstunden fort nur von Hamburg. Kein Wunder, dass die NASA hier die Apollo-Astronauten üben ließ. Island und der Vulkanismus oder der Tanz auf dem Vulkan. Die Nordmeerinsel ist die mit Abstand größte Erhebung des sogenannten Mittelatlantischen Rückens, eine Art Bruchstelle in der Erdrinde, die durch das Auseinanderdriften der Kontinente in den Meeresboden gerissen wird. Aus dieser offenen Wunde kann Magma aus der Erdtiefe dringen und Basaltgebirge auftürmen. Und so besteht ganz Island letztlich aus Basalt oder verwandtem Material. Die Insel verdankt ihre Existenz Vulkaneruptionen. Und nach wie vor ist ein Drittel des Landes vulkanisch aktives Gebiet. Hier ist in den vergangenen Jahrhunderten mehr Lava erzeugt worden als an jedem anderen Ort der Welt. Seit Ende der Eiszeit sind auf Island mehr als 200 Vulkane ausgebrochen, 30 davon in der Zeit seit der Besiedlung vor 1100 Jahren. Die seit Menschengedenken schwerste Katastrophe trug sich 1783 zu. Wochenlang drangen aus der 25 Kilometer breiten Laukespalte Lava, Asche und giftige, fluorhaltige Gase. Der Aschefall erstickte quadratkilometerweise das Weideland. Mehr als 200.000 Pferde, Rinder und Schafe verendeten. Dies hatte eine Hungersnot zur Folge, der rund 10.000 Isländer, ein gutes Fünftel der Bevölkerung, zum Opfer fielen. So groß war das Ausmaß von Tod und Zerstörung, dass die damaligen dänischen Herren allen Ernstes erwogen, sämtliche Überlebenden nach Jütland umzusiedeln. Für Vulkanologen ist Island ein überaus interessantes Studienfeld, finden sich hier doch alle wichtigen Vulkantypen. Die landesüblichen Kraterreihen, flache Schildvulkane, wie man sie auch von Hawaii kennt, und Kegelvulkane vom Typus Fujiyama. Die bisher letzte große Eruption ereignete sich im Jahre 1973 auf den Vestmännerinseln vor der Südküste Islands. Lavafluss und durch die Luft wirbelnde, glühende Brocken bedrohten das Fischerstädtchen Heimaey und machten die sofortige Evakuierung der gesamten Bevölkerung notwendig. Als der Vulkan Eldfell Monate später seine Aktivität einstellte, waren mehr als 200 Häuser zerstört. Der Rest des Ortes lag unter einer meterhohen Ascheschicht begraben. Vulkanausbrüche sind auch im Zeitalter der Computer nicht exakt vorauszusagen. Und mit diesem Risiko muss das Land leben. Doch ist Island nicht nur eine Insel der Vulkane, sondern ebenso der Gletscher. Immerhin 12% der Landesfläche sind von ewigem Eis bedeckt. Das gibt es sonst nur noch in Grönland. Allein der Vatnajökull ist größer als alle Alpengletscher zusammen. Sein Panzer erreicht eine Stärke von 1000 Metern. Abtauende Eismassen haben das Landschaftsbild mitgestaltet. Kilometerlange Gletscherschliffe und Schrammen kerbten die Bodenoberfläche, ganz zu schweigen von den weitläufigen Moränenfeldern und Kieswüsten. Katastrophale Folgen kann es haben, wenn sich Gletscher und Vulkane einen Zweikampf liefern. Dann schmelzen riesige Eismassen urplötzlich ab und erzeugen gewaltige Fluten. Der Fachmann nennt das Gletscherlauf. Kilometer um Kilometer quälen wir uns vorwärts. Das Wetter wechselt ständig. Aus stahlgrauen Wolken bricht gleißende Sonne und wird gleich darauf wieder verdrängt. Regenschauer rauschen vom Himmel, peitschen die Erde, versiegen. Ständig wechselndes Licht taucht die Kolossalkulisse in immer neue Farbtöne. Sonne und Wolken im Dauerduell. Die Lavawüste changiert. Was haben doch Grau, Braun und Schwarz für viele Nuancen? Mir flimmert es vor den Augen. Lebt die Lehre? Hatten Sie doch recht? Die Alten, wenn sie vor der Wüste warnten und ängstlich flüsternd von Dämonen, von Trollen erzählten und von Bestien in Menschengestalt? Wie war das noch? Wie heißt es doch in jenem Lied von Sprengisandur? Reiten, reiten und jagen über das Land. Die Sonne versinkt hinter dem Arnafell. Hier gehen viele böse Geister um, wenn die Schatten auf das Gletschereis fallen. Der Herr leite mein Pferd, der Weg ist lang. So grandios die Lava-Mondlandschaft auch ist, ich bin froh, zurück am Meer zu sein. Dicker Nebel hängt über der Küste, die Welt ist in Watte verpackt, von feuchtem Grau durchtränkt. Brandung donnert und von weit her gellen Möwen. Als der Nebel etwas aufreißt, gibt er den Blick frei auf riesengroße Treibeisblöcke. Nasskalter Wind zerzaust die Haare. Mich friert. Island, das Eisland, zu simpel. Was dann? Wüsten und Weiden, Gletscher und Glut. Wenn schon ein Schlagwort, dann dieses. Island, Insel krasser Kontraste. Hier ist der Norddeutsche Rundfunk. Sie hörten die Sendung Nordmeersaga, Island-Impressionen von Matthias Rainer Schmidt. Es sprachen Marianne Kehlau, Dieter Hufschmidt, Gerd Hinze, Paul-Edwin Roth, Boris Oboda. Regie Wolfgang Schwade. Hören Sie nun Volksmusik in isländischer Sprache. Okay, Faust kann werden gaman. Hunden